tanzen und vergessen, was uns Sorgen gemacht. Lasst uns küssen und indessen verweht das Leid im Zauber dieser Nacht. Lasst uns tanzen, lasst uns singen und vergessen, was war.